Was war eigentlich? Irgendwas muss doch gewesen sein. Ja. Preisgekrönt und ausgezeichnet. Das Beste aus 70 Jahren Hörspielpreis der Kriegsblinden. Die renommierteste Auszeichnung der Kunstform in Deutschland. Alfred Behrens, das große Identifikationsspiel.